Am 4. September legten die Delegationen verschiedener Länder und Regionen, die an der 12. internationalen Herbstmesse Pyongyang teilnehmen, an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae die Blumenkörbe und Sträuße nieder und verneigten sich davor.